Wintersonne. Fadenscheiniges Licht. Liebesakt in ofennaher Wärme. Die kalte Luft durch einen Fensterspalt. Und eine Strähne deines Haares lächelt unverstohlen mich an. Blauer Himmel spiegelt sich in deinem Auge. Und ich denke nur an ein Wiedersehen, obwohl wir nicht einmal getrennt bislang. Selbstsicher, bin in kurzer Zeit dem Anfang zu. Nur träum ich außer Altbekanntem mir nichts Neues mehr vors Auge. Ich schwebe noch im Schleier deiner Schönheit, doch ahnt mir schon am Ende dieses Tages ein anderes Dunkel.